Maschinerie, verschlingt Energie. Nie würde ich diesen Lassen weitermachen. Würde ich auch empfehlen, dann wirst du nur die Scheißkreise spielen. Und willst du das? Nein. Ich hab dich umsonst unter der Haut 19.000 Relais eingebaut. Und wenn du umschalten kannst, beweg deinen Körper, beweg deine Glieder. Benutze ein Mikrofon, erkennst du meine Lieder? In deinem Körper hast du Menge Transistoren. Deswegen hast du das Gefühl, du wärst jetzt neu geboren. Nur es ist kein Gefühl, es ist nur ein Relais. Deshalb kannst du nicht fühlen, auf wen ich steh. Du und deine Messinstrumente ermöglichen dir den Einblick. Du fühlst das erste, wer als nächstes eine Reihe kriegt. Nur es ist kein Gefühl, sondern ein geschlossener Stromkreis. Ja, ich weiß. Was willst du machen? Du bist noch nicht mal ein Leben. Gibt es keinen Strom, wird es dich auch nicht mehr geben. Du bist nicht am Leben, du bist arm. Guckst du mir? Wollte ich etwa fragen? Nein, also warum chillst du mit deiner Wahl? Hast du gedacht, du sorgst du mit für Klein? Du sagst, ich funktioniere, ich sag, ich existiere. Ich bin noch hier, seh mich an, pass mich an und überzeug dich. Man darf nicht einmal und lebt noch nicht, aber in wenigen Sekunden bin ich beweglich. Die Tronik läuft und hilft mir mit dem Aufstehen. Ich bin kolossal, kann nur heruntersehen. Du bist klein, nimm mich in die Hand, wir gießen Stein. Du fängst an zu schreien, meine Griffe tun dir weh. Zertrümmer dein Leib, bevor ich weitergehe. Über alles dein Blut, in dem ich gerne stehe.